Halleluja. You are welcome in Jesus' name. Ihr seid willkommen in Jesus' Namen. Amen. Amen. Because of what has been going on in the church here. Wegen dem, was in der Gemeinde vorging, hier. À cause de ce qui s'est passé ici à l'église. How some of us have opened the door for a spirit that is not supposed to be in to come in. Wie einige von uns die Tür geöffnet haben für einen Geist, der nicht rein darf. Et comme certains de nous ont ouvert la porte pour un esprit qui ne doit pas être ici. We will not go further into the previous message that the Lord wanted us to go through. Gehen wir erstmal nicht weiter in die die Predigt, die der Herr eigentlich für uns geplant hatte heute. On ne va pas continuer avec le message que Dieu a planifié pour nous. Again, because of what has been going on, that the Lord wants us want to correct. Was der Herr verbessern möchte. À cause de ce qui s'est passé, que Dieu veut corriger. Amen. Amen. There will be a little diversion from our previous message. Deswegen werden wir, wird es eine Ableitung sozusagen geben zu unserer normalen Predigt. C'est ça pourquoi on va parler de notre sujet ici à l'église. Amen. Amen. The Lord have his own standard for us. Der Herr hat seinen eigenen Standard für uns. L'Éternel a son propre standard pour nous. And on that line, he wants us to go, to be going, you know, just along that line. Und er möchte einfach auch, dass wir auf dieser Linie bleiben. Et puis il veut qu'on reste toujours sur cette Linie. And sometimes, if the children are not cooperating with him. Und manchmal, wenn die Kinder nicht mit ihm kooperieren. Et parfois, quand ses enfants ne travaillent pas avec lui. It become one step forward and two steps backwards. Geht man einen Schritt nach vorne und zwei Schritte wieder zurück. C'est comme si on fait un pas devant et puis deux derrière. The message we're supposed to go through today is concerning debt. Die Botschaft, um die es heute ginge, wäre eigentlich Schulden. Et le message qu'on devait avoir aujourd'hui, c'est normalement sur les dettes. Yeah, the Lord said no, because there should be correction. Aber er hat nein gesagt, weil er gesagt hat, dass es eine Belehrung geben sollte. Mais il a dit, on va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on va avoir la correction aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That's why it's so good for us to just always pay attention to Christ. Deswegen ist es so gut für uns, dass wir immer Christus zuhören. C'est ça pourquoi c'est très important de toujours écouter à Jésus-Christ. Learn to obey his voice alone. Lerne seiner Stimme allein zu gehorchen. Apprendre de seulement obéir à sa voix. Don't allow any evil spirit to come in. Lass nicht zu, dass irgendein böser Geist reinkommt. Ne permet pas que mauvais esprit entre. Amen. Amen. It always, you know, as we are going forward, it takes us back. Once you open that door. Weil sobald wir die Tür öffnen für irgendwelche Geister, dann werden wir wieder sozusagen zurückgeschmissen. Parce que quand tu ouvres la porte pour un esprit, c'est comme si tu rentres derrière. Praise the Lord. Alléluia. The only way we can be a vessel for Christ and continue to be a vessel is if we have the mind of Christ. Der einzige Weg, wie wir ein Gefäß für Christus sein können und weiterhin ein Gefäß für Christus sein können, ist, wenn wir die Gedanken von Christus haben. La seule façon comment on peut être un vaisseau pour Jésus-Christ, pour continuer à être un vaisseau pour lui, c'est quand nous avons les pensées de Jésus-Christ. Amen. Amen. To have his own mind. Seine eigene Gesinnung zu haben. Avoir sa propre pensée. We already have his spirit. Wir haben schon seinen Geist. Nous avons déjà son esprit. But we must also have his mind. Aber wir müssen auch seine Gesinnung haben. Man doit aussi avoir ses pensées. The mind which is his soul. Seine Gedanken, die seine Seele sind. Ses pensées qui est son âme. Remember spirit, soul and body. Erinnert euch an Geist, Körper und Seele. Rappelez-vous à esprit, âme et corps. Amen. Amen. Until you have the mind of Christ, you don't belong to him. Erst wenn du die Gedanken von Christus hast, dann gehörst du auch zu ihm. Seulement quand tu as les pensées de Jésus-Christ, c'est là où tu appartiens à lui. Amen. Amen. Those that have his mind are those that are led by the Spirit. By his own spirit. Seine Gesinnung haben. Oh, sorry, Those that have the mind of Christ. Die Gesinnung von Christus haben. Und auch vom Geist, von seinem Geist geleitet. Et ceux qui ont ses propres pensées sont aussi guidés par l'esprit. We go to Romans 8. Romains 8. Romains 8. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Romans 8. Romains 8. Verse 14. Vers 14. Romains 8, verset 14. Amen. I want, Romans 8, verse 14. Amen. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Until you allow the Spirit, the Holy Ghost, to lead you, and not yourself to lead you, you are not a son of God. Erst nur zu, dass es der Heilige Geist dich leitet und nicht irgendein anderer Geist, dann bist du auch ein Sohn Gottes. Et seulement quand tu laisses l'esprit de Dieu travailler à travers toi, c'est là où tu es un enfant de Dieu. And also, please, concerning our testimony, if we cannot give it today, maybe on Sunday or next week. Okay, amen. It's still on. Dann nächste Woche. Es läuft natürlich noch weiter. Et si tu ne peux pas, on peut pas donner nos témoignages aujourd'hui, là, on va le faire le dimanche. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. He wants us to have his mind. Er möchte, dass wir seine Gesinnung haben. Il veut qu'on a ses pensées. Amen. In 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. Dans 1 Corinthiens 2. Praise the Lord. Hallelujah. To have his mind means to be, you know, that you are being, that the Spirit is now the one leading you. Seine Gesinnung zu haben heißt, dass sein Geist dich jetzt leitet. Avoir ses pensées, ça signifie que son esprit te guide. You pay attention to his spirit, which is the Holy Spirit. Du gibst seinem Geist, seiner Gesinnung Aufmerksamkeit. Donc, tu donnes attention à son esprit. It means you pay attention to the truth. Du schenkst der Wahrheit deine Aufmerksamkeit. Donc, tu donnes ta concentration à la vérité. The truth and the Holy Spirit, they are one. Die Wahrheit und der Heilige Geist sind eins. La vérité et le Saint-Esprit sont un. And that's why the Holy Spirit is called the Spirit of Truth. Und deswegen wird der Heilige Geist der Geist der Wahrheit genannt. C'est ça pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de la vérité. There is a lying spirit everywhere. Es gibt einen Lügengeist überall. Parce qu'il y a un esprit de mensonge partout. But the Holy Spirit is the Spirit of Truth. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. In 1 Corinthians 2. 1 Korinther 2. 1 Corinthians 2. From verse 11. Vers 11. He said, for what man knoweth the things of a man, save the spirit of man, which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the spirit of God. Praise the Lord. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Lesquels des hommes ont écrit comme les choses de l'homme, si c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si c'est l'esprit de Dieu. We have the Spirit of Truth, that is the Holy Spirit inside us. Wir haben den Geist der already Wahrheit, in our spirit. Geist ist schon in unserem Geist drin. Nous avons l'esprit de la vérité en nous déjà. We must allow him to come to our soul. Wir müssen zulassen, dass er auf unserer Seele ist. Et on doit permettre qu'il entre aussi dans notre âme. Amen. And that spirit only leads us through the truth. Und dieser Geist leitet uns nur durch die Wahrheit. Et cet esprit nous guide seulement la vérité. He uses the truth to lead us. Er nutzt die Wahrheit, um uns zu leiten. Il utilise l'esprit pour nous guider. He uses the truth to guide us and direct us. Er benutzt die Wahrheit, um uns zu führen und zu dirigieren. Il utilise aussi l'esprit, la vérité pour nous guider, pour nous diriger. What Christ called the truth and not what man and religion called the truth. Was Christus die Wahrheit nennt und nicht das, was der Mensch Religion Wahrheit nennt. Ce que le Christ appelle la vérité et pas ce que la religion et l'homme appellent la vérité. Praise the Lord. Amen. We know the past, we know the present, and we already know the future. Because of the truth that we already know. Wegen der Wahrheit, die wir schon kennen, kennen wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Et à cause de la vérité, on connaît déjà le passé, le présent et le futur. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. In verse 12, it says, now we have received not the spirit of this world. There is a spirit of this world. This world has its own spirit. Wir haben aber nicht den Geist der Welt empfangen, steht in 12. Das heißt, diese Welt hat ihren eigenen Geist. Auch nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et puis ça nous montre que ce monde a aussi son propre esprit. Are you getting something? It's about this, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Again, now we have received not the spirit of this world, but the spirit which is of God. We have the spirit of Christ Jesus. Wir haben den Geist von Christus Jesus. Nous avons l'esprit de Jésus Christ. Amen. Amen. We do not have another spirit. Wir haben keinen anderen Geist. Nous n'avons pas un autre esprit. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Remember, no man is the body. Erinnert euch nie, kein Mensch ist sein Körper. Et rappelez-vous que personne est son corps. Everyone is spirit. Jeder ist Geist. Tout le monde est esprit. You are either the spirit of this world or you are the spirit of Christ. Tu es entweder Geist dieser Welt oder Geist von Christus. Soit tu es l'esprit de ce monde ou l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. You have a soul and you live inside the body. Tu as une Seele und du lebst in einem Körper. Tu es une âme et puis tu vis dans un corps. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Again in verse 12, it says, now we have received not the spirit of this world, but the spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Verse 13. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Consider that the Holy Ghost is a teacher. Das heißt, der Heilige Geist, der Heilige Geist ist ein Lehrer. On peut voir que le Saint-Esprit est un professeur. Praise the Lord. Hallelujah. Comparing spiritual things with spiritual. Der Geist ist mit Geistern erklärt. He enseigne les choses spirituelles avec l'esprit. We need the Spirit to help us to know the things of the Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die geistlichen Dinge zu kennen. On a besoin du Saint-Esprit pour connaître les choses spirituelles. Yeah, we help you to know that it's not only Christ that is Spirit. Satan is also a Spirit. Das wird dir helfen zu erkennen, dass nicht nur Satan Geist, also nicht nur Christus Geist, nicht nur Heilige Geist, sondern auch der Satan sein Geist. Et ça nous montre à comprendre que pas seulement le Christ est un esprit, mais aussi le diable est un esprit. He said the Holy Ghost teaches us comparing spiritual things with spiritual. You get it. Der Heilige Geist bringt uns bei, Geistliches mit Geistlichem zu erklären. Donc le Saint-Esprit nous enseigne les choses spirituelles avec l'esprit. He's not after it. No, it's not after the flesh, but after the spirit. Nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. C'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Because it's not the flesh that controls this world, but the spiritual world. Weil nicht das Fleisch kontrolliert diese Welt, sondern die geistliche Welt. Parce que c'est pas la chair qui contrôle ce monde, mais c'est toujours l'esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. John 6, 63, the Lord said, Johannes 6, 63. Jean 6, verset 63. He said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life, and not flesh, and not death. Jésus-Christ a dit que les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie et pas la mort. You know, spirit and life, and not even spirit and death. Because there is what is called spirit and death also. The kingdom of Satan is a spiritual kingdom. Das Königreich des Satans ein geistliches Königreich. Donc Jésus-Christ parle de l'esprit et la vie et pas l'esprit et la mort parce que même le royaume du diable est aussi un esprit, oui, spirituel. Amen. Remember Ephesians. He said we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual, you know. Put something here. Let's go there. Ephesians 6. Praise the Lord. Amen. Amen. It's not about the outside, it's the inside. Es geht nicht um das Äußere, sondern um das Innere. Il ne s'agit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Verse 12. Jesaja 6, Vers 12. Merci 12. He said, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Any fight here is not a fight between you and me. Jeglicher Kampf hier auf Erden ist nicht ein Kampf zwischen dir und mir. Et chaque combat ici sur terre, c'est pas un combat entre toi et moi. It is the spiritual world that have the fight. Es ist die geistliche Welt, die diesen Kampf gerade ausführt. Et c'est le monde spirituel qui a ce combat. Remember, that is why Christ said, I brought, you know, I did not bring peace. I did not bring peace here, but a sword. Deswegen hat Christus gesagt, ich bin nicht mit Frieden gekommen, sondern mit einem Schwert. C'est ça pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu avec la paix, mais avec l'épée. Praise the Lord. Then in verse 40 said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Praise the Lord. Yeah. The natural man. You know, the natural people, when we are preaching to them, you know, we complain they are not getting it. But the natural man, you know, the Bible is telling us we are not to be surprised. Die natürlich gesinnten Menschen, wenn wir zu ihnen predigen, sie können es nicht verstehen. Aber die Bibel sagt uns, wieso wundern wir uns überhaupt, dass sie es nicht verstehen? Dann ist es klar, dass sie es nicht verstehen können. Et la Bible nous dit que les gens naturels ne peuvent pas comprendre les choses qu'on prêche. C'est ça qu'on ne doit pas être surpris, parce que tout c'est spirituel. Praise the Lord. Oh, yeah. I was in a store yesterday also. Ich war gestern in einem Laden. Et hier, j'étais au magasin. And the lady was telling me that people are not satisfied with what they have. Und die Frau hat mir gesagt, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Et la femme a dit que les gens ne sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont. He said, that's why there's war everywhere. Sie hat gesagt, und deswegen herrscht überall Krieg. Et c'est ça pourquoi il y a la guerre partout. Amen. He said, here in Deutschland, people are supposed to be grateful. Sie hat gesagt, hier in Deutschland müssten die Leute eigentlich dankbar sein. Elle a dit que les gens ici en Allemagne doivent être reconnaissants. For what they have. Für das, was sie haben. Pour ce qu'ils ont. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. He said, look at where there are wars. He said, there's nothing they can do. Because, you know, here there are, you know, you can eat, you can buy clothes, you live in a house, you have car. He said, at least you should be satisfied with them. You know, when she said it, I did not even know where to start from with her. Sie hat mir erzählt, dass die Leute eigentlich zufrieden sein müssen, weil sie eigentlich hier sich vielleicht nur Gedanken machen müssen über den nächsten Sommerschlussverkauf oder Gedanken machen müssen, dass vielleicht bei Aldi vielleicht, keine Ahnung, es keine, nicht genug Eier gibt. Gibt es in anderen Ländern, wissen Leute nicht, wo sie schlafen, wissen Leute nicht, ob sie den morgigen Tag überhaupt überleben. Und wir könnten uns in Deutschland eigentlich glücklich schätzen, aber es ist nicht der Fall, Leute sind unzufrieden. Und als sie das alles zu sagen gesagt hat, wusste ich gar nicht, wo ich bei ihr anfangen soll zu sprechen. Et cette femme, il m'a dit qu'ici en Europe, on doit être vraiment reconnaissant parce qu'il y a des pays où il y a de la guerre, mais ici chez nous, nous avons des voitures, des maisons, l'argent, un travail. Et quand elle a dit, elle a dit cette chose, je ne savais pas où commencer avec elle. Then I said to her that I'm satisfied with Christ Jesus. Dann habe ich dir gesagt, ich bin zufrieden mit Jesus. Und nicht mit Dingen, nicht mit Materiellen, nicht mit Situationen. Ich bin anders als du. Après, je lui ai dit que moi, je suis satisfaite avec Jésus-Christ et pas avec des choses mondaines. Je ne suis pas comme toi. No man can be satisfied with things. Kein Mensch kann zufrieden sein. We always need more. Wir werden immer mehr brauchen. Et personne ne peut être satisfait avec des choses parce que l'homme va toujours avoir envie d'avoir de plus. It is never enough. Es reicht uns nicht. C'est jamais assez pour nous. It's only Christ that can satisfy you. Nur Christus kann uns zufriedenstellen. C'est seulement le Christ qui peut te satisfaire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see the natural man. You know, sometimes when you are speaking, you want to speak to them, you don't even know where to start from. Because How is he or she going to get it? Der natürliche Mensch, wenn er spricht, es ist schwierig überhaupt, du weißt nicht, wo du ansetzen musst, weil alles, also du weißt gar nicht, wo du ansetzen musst, um zu sprechen, weil einfach alles so teuflisch ist. Ici, tu es confronté avec un homme naturel, très souvent tu ne sais pas quoi dire ou commencer avec tes paroles parce que cette personne, oui, n'est pas dans la vérité. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why we are also to pray that the Lord help their spiritual understanding to be open, their spirit. Und deswegen sollen wir auch dafür beten, dass ihr geistiges Verständnis sich geöffnet wird. C'est ça qu'on doit aussi prier que leur compréhension spirituelle soit aussi ouverte. Amen. Because the word of Christ, no natural man can understand it. Denn das Wort von Christus, kein natürlicher Mensch kann das verstehen. Parce que aucun homme naturel peut comprendre les paroles de Jésus-Christ. Christ's word is spirit. Das Wort von Christus ist Geist. La parole du Christ est spirituel. And once it is spoken, it goes straight to the spirit. Wenn es gesprochen wird, geht es direkt zum Geist. Et quand c'est prêché, ça c'est directement adressé à l'esprit. Amen. Until that spiritual eye, that is why the Lord, there was a time he was walking with two people when he rose up from the dead. You have to pray that their spiritual eyes to be opened. I don't know if you still know that place. Ja, auch als der Herr, nachdem er auferstanden ist, ist er bei zwei Männern gewesen, ne? Und diese Leute haben gar nicht erkannt, dass er gerade mit ihnen mit am Spazieren war. Und er musste sozusagen ihre geistigen Augen öffnen, damit sie überhaupt erkennen, warte mal kurz, sie reden hier gerade mit dem auferstandenen Jesus. Et même après la résurrection de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ s'est montré à deux personnes, même leurs yeux et leur compréhension spirituelle devaient être ouverts parce qu'ils n'ont pas compris que c'est Jésus-Christ qui est devant lui, devant eux. Everyone has spiritual eyes. Jeder hat geistliche Augen. Tout le monde a les yeux spirituels. If you have the natural eyes, you also have the spiritual eyes. But your spiritual eyes can be blind. Wenn du geistliche Augen. Without Christ, they are blind. Wenn du eine geistige Gesinnung hast, hast du auch geistliche Augen, aber ohne Christus Jesus sind diese blind. Et si tu as des yeux naturels, ça signifie aussi que tu as des yeux spirituels, mais si tu n'as pas le Christ, là, ça signifie que tu es aveugle. Amen. If you look at Satan, Satan can also see things. That's why he was able, you know, the legion, I don't know if you understand, you remember, the legion was able to know that this is Jesus. He's different. But all others, they could not even know anything. Are you getting it? The madman was able to know him. Deswegen sehen wir auch diese ganzen Besessenen in der Bibel, dass sie in der Lage waren, den Geist Gottes zu erkennen. Andere Leute haben es nicht verstanden, aber dieser Geist, der in dieser Person gewirkt hat, zum Bösen zwar, war in der Lage, den anderen Geist, der halt Leben ist und Christus ist, zu erkennen. Et c'est ça pourquoi on peut voir même dans la Bible les gens qui ont été possédés par un esprit ou bien un démon, ils pouvaient toujours reconnaître l'intérieur de Jésus-Christ parce que le monde spirituel voit toujours les choses, oui, même avant que ça se fasse. Verse 14 says, but the spirit, but the natural man receiveth not the things of the spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Verse 15. Merci. But he that is spiritual judges all things. That's why we judge a lot. Amen. We are the only one that can judge all things. We are the only one that can see both sides. You know, it's satanic what they cannot see the truth. Yeah, we can see the truth and we can see everywhere. In the satanic world, though they can see in this in satanic world, but they cannot see the truth. Sie können sehen, sie haben, aber sie können die Wahrheit nicht sehen. Bien que le monde spirituel du diable peut voir aussi les choses spirituelles, ne peut pas voir la vérité, mais nous on peut voir tous les deux côtés, la vérité et l'autre côté. It says, yet he himself is judge of no man. No one can judge Christ Jesus. Niemand kann Christus Jesus richten. Et verset 15 nous montre que personne ne peut juger Jésus-Christ. Verse 16 is where we are going. 16. For who had known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to have his own mind. Er möchte, dass wir seine Gesinnung haben. Il veut qu'on a ses propres pensées. Until you have his mind, you are not being led by the Spirit. Erst wenn wir seine Gesinnung haben, dann werden wir vom Geist geleitet. Et seulement quand tu as ses propres pensées, c'est là où tu es guidé par son esprit. To have his mind means the truth in your spirit to come to your soul, to come to your mind. Seine Gesinnung zu haben, heißt, dass die Wahrheit in deinem Geist, in deiner Seele ankommt. Et avoir ses pensées, ça signifie que la vérité qui est dans ton esprit, que ça vienne à ton âme. Amen. You start acting on the truth, even if you don't even understand it. Fängst an, nach der Wahrheit zu handeln, auch wenn du sie nicht verstehst. Tu commences d'agir selon la vérité, même si tu ne comprends pas. Praise the Lord. Alléluia. Please quickly go to Philippians 2, verse 5. Philippiens 2, verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Philippiens 2. Verse 5. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. He wants us to have the mind of Christ. His own mind. Von Christus haben, seine eigene Gesinnung. Et Jésus-Christ veut qu'on a ses propres pensées, ses propres sentiments. Your salvation should not end in your spirit. Deine Errettung soll nicht in deinem Geist enden. Et ton salut ne doit pas arrêter dans ton esprit. Amen. You will renounce him, it's a matter of time. Weil sonst wirst du ihn irgendwann wieder sagen. Es ist eine Frage der Zeit. Sinon tu vas rejeter Jésus-Christ, c'est seulement une question de temps. Amen. Amen. Because there is a position. Es gibt einen Feind. Which is Satan. Der Satan. Parce qu'il y a l'opposition et puis il y a un ennemi qui est le diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise Jesus. Alleluia. Amen. You know, we have been talking about the mind of Christ. Wir haben über die Gesinnung des Christus gesprochen. Nous avons parlé sur les pensées du Christ. Christ, you know, Christ's mind was full of something. Of his father. His mind was full of his own father. Remember, as his father sent him, so also he sent us. Rappelle-toi que la façon comment Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est la façon comment Jésus-Christ nous envoie. If his mind was full of his father. Christ Jesus, you know, our mind should be full of Christ Jesus. Wenn seine Gedanken voll waren vom Vater, sollten unsere Gedanken Because the Father sent him. Von Christus Jesus, weil der Vater ihn geschickt hat. Et si les pensées de Jésus-Christ étaient remplies de son Père, là, nos pensées doivent aussi être remplies de Jésus-Christ parce qu'il nous envoie aujourd'hui. You know, if his mind was full of his Father because his Father sent him, our mind should be full of him because he sent us. Wenn seine Gedanken voll waren von seinem Vater, weil sein Vater ihn geschickt hat, sollten unsere Gedanken voll sein von ihm, weil er uns geschickt hat. Et si ses pensées étaient remplies de son Père, là, ça signifie aussi que nos pensées doivent être remplies de Jésus-Christ parce qu'il nous envoie. Amen. Remember John 20, he said, as my Father sent you, so as my Father sent me, so also I sent you. Er durch ein Johannes 20, so wie mein Vater mich geschickt hat, so schicke ich euch. Rappelez-vous à Jean 20, où Jésus-Christ dit, tel mon Père m'envoie, tel je vous envoie aussi. Amen. Christ's mind was full of his Father. That is how he was able to remain Christ. Die Gedanken von Christus waren voll von seinem Vater, so war er in der Lage, Christus zu bleiben. Et les pensées de Jésus-Christ étaient remplies de son Père, c'est ça pourquoi il était capable à rester le Christ. If our mind is full of him, we will be able to remain Christ. Wenn unsere Gedanken voll sind von ihm, werden wir in der Lage sein, Christus zu bleiben. Et si nos pensées sont remplies de Jésus-Christ, l'on va être capable de rester aussi en Christ. For him, it was always about his Father. Pour lui, il s'agissait seulement de son Père. In John 10, he said, I and my Father are one. In John 8:29, he said, I do always what pleases him. Johannes 8, 29 sagt er, ich tue ständig das, was ihm wohlgefällt. Dans Jean 8, verset 29, il a dit que je fais toujours ce qui plaît à mon père. It's not what pleases himself, but what pleases his father. Nicht, was ihm gefällt, sondern was seinem Vater gefällt. Et pas ce qui lui plaît lui-même, mais ce qui plaît son père. And that's how we should learn to do always what pleases Christ Jesus, and not what pleases us. I don't know. Do you know that place? Let's go there, John 8. C'est ça pour qu'on doit faire toujours les choses qui sont plaisantes à Jésus-Christ et pas les choses qui sont plaisantes à nous-mêmes. Praise the Lord. Amen. John 8. And what pleases Christ Jesus is believe Christ Jesus. Et ce qui plaît Jésus-Christ, c'est quand tu crois Jésus-Christ. Amen. In verse 29, say, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. Are you getting it, please? Praise the Lord. Welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allzeit, was ihm wohlgefällt. Verset 29, celui qui m'a envoyé et avec moi, il ne me laisse pas seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. You know, here he is helping us to understand why his father never leave him alone. Because he always do what pleases him. Er hilft uns zu verstehen, weshalb sein Vater niemals loslässt, weil er immer das tut, was dem Herrn gefällt. Et on peut voir ici pourquoi Dieu n'a pas laissé Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ faisait toujours les choses qui sont agréables à Dieu. So also he will not leave us alone. Amen. Because we always do what pleases him. And what pleases him is just believing. Und er lässt uns auch nicht los, weil wir ständig das tun, was ihm gefällt. Und was ihm ständig gefällt, ist, dass wir an ihn glauben und festhalten. Et puis la même façon comment Jésus-Christ ne va pas aussi, il va pas aussi nous laisser, parce qu'on fait toujours ce que lui plaît, que c'est lui croire. What pleases Christ is not the Old Testament. You know, thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not kill, thou shalt not. That's not what pleases Christ. That's not what pleases God. Today. Nicht, die 10 Gebote oder das alte Bündnis. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht täuschen, du sollst nicht dies, sonst ist an ihn zu glauben, das ist unsere Gerechtigkeit. Et ce qui est agréable à Jésus-Christ, c'est pas que tu tiens les 10 commandements, pas mentir, pas voler ou des choses comme ça, mais c'est quand tu crois en Jésus-Christ. What pleases him is just believing. And that is the work of the Father. Und das ist das Werk des Vaters, was wir vollbringen sollen. Et ce qui croit, ce qui plaît à Jésus-Christ, c'est quand tu le crois. C'est là où tu es agréable. John 4, please. John 4:34. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. John 4. John 4:34. You see what is here? Who can help us to read it? Two, can you help us out? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringt. Amen. Amen. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Praise the Lord. Amen. You can see it's always about the Father. The Father. So also, it should be about Christ Jesus. For you and me. On peut voir dans verset 34 que pour Jésus-Christ, il s'agissait seulement de son Père. Et c'est la même façon comment pour nous, il doit aussi s'agir seulement de Jésus-Christ. Amen. In Colossians 1, he also said, all things were created by him and for him alone. Colossiens 1 sagt er auch, alles wurde durch ihn erschaffen. Et dans Colossiens 1, on a écrit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, John 4, verse 34. Johannes 4:34. John 4, verset 34. He said, my meat is to do the will of him who sent me and to finish his work. The question is, who are we? And what do we even want? meine Speise, unsere Speise, es ist sein Willen zu tun. Aber die Frage ist, wonach hungern wir, wonach streben wir, was wollen wir? Et on a écrit ici, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais la question est de quoi nous avons faim? You can see Jesus, he said he was not fighting to be a doctor, a lawyer, or whatever. Are you getting it? For him, it was all about his father to do his will and to finish it, not to leave it half. Seine Speise war nicht Arzt zu werden, seine Speise war nicht Anwalt oder sonstiges zu werden, sondern seine Speise war den Willen des Herrn zu tun und ihn vollständig zu tun, nicht nur teilweise. Et la nourriture de Jésus-Christ, c'était pas de devenir un avocat ou bien un docteur, non, c'était de obéir à son père et puis de le faire complètement et pas seulement lui d'aimer. You can see a lot of God's children everywhere today. They fight to have the flesh. Et on peut voir les enfants de Dieu partout. Ils veulent pas avoir les choses Chanel. To become professor. Un professeur tu veux devenir professeur. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Do we want Christ or not? Amen. We just read what he said his meat is or was. The question is, what is your meat today? La question est, qu'est-ce qui est ta nourriture aujourd'hui? Is it to do his will? Or your own will? Est-ce que c'est de faire sa volonté, mais ta propre volonté? Amen. If you are after the will of Christ, you will love when your brothers and sisters correct you. Wenn du hinter dem Willen des Herrn her bist, dann wirst du daran gefallen finden, wenn deine Geschwister dich belehren. Et si tu es derrière la correction de Jésus-Christ, tu as aimé quand tes frères et sœurs te corrigent. Stop worshiping him with just your mouth. Hör auf, den Herrn einfach nur mit deinem Mund zu dienen. Et arrête d'adorer l'Éternel seulement avec ta bouche. While your heart is far from him. Obwohl dein Herz weit weg ist von ihm. Pendant ton cœur est loin de lui. Your heart is full of yourself. Dein Herz ist voll von dir selbst. Et ton cœur est rempli de toi-même. But your mouth is full of him. Aber dein Mund ist voll von Jesus. Remember Matthew 15, verse 8. Look at what Jesus said there. Schaut euch an, was Jesus dort sagt. Jean 15, verse 8. Praise the Lord. Hallelujah. I thank the Lord that we are now, we have another chapter in this house now. Matthew 15, please. Matthäus 15, dass wir ein neues Kapitel jetzt aufgeschlagen haben in diesem Haus. Matthieu 15, verse 8, je remercie l'Éternel que nous avons commencé un nouveau chapitre. Amen. Amen. We are one another's keeper. Wir sind jetzt einander's Hüter. On fait attention de l'un et l'autre. We are one another's savings. Wir sind die Ersparnisse des einen. Nous sommes les épargnes de l'un et l'autre. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 8, it said, these people draw nigh unto me with their mouth. Honor me with their lips. You know, they sing praises everywhere. But their heart is far from me. Sie singen Lobgesang. Dies Volk naht sich zu mir mit seinen Lobgesang. Aber es ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. Are you that person? Bist du diese Person? You better repent. Dann tu bitte Buße. Si tu es cette personne, là, tu dois te repentir. Remember, he loved repentance. Erinnert euch daran, er liebt Buße, Umkehr. Rappelle-toi qu'il aime la repentance. Amen. Before me, you are Christ. And when I am absent, you turn to something else. Vor mir, I don't even want to say Satan. Und vor mir bist du Christus. Ne? Vor mir seid ihr Christus, aber hinter mir seid ihr irgendwas anderes. Ich will nicht sagen, dass ihr dann Satan seid, aber es ist nicht Christus. Devant moi, vous êtes en Christ, mais quand je suis pas là, vous tournez en quelque chose d'autre. Je veux pas dire que c'est le diable. The slightest thing turns you around. Die kleinste Sache kehrt uns um. Et la la la moindre chose. la moindre des choses vous sépare ou éloigne de Jésus-Christ. Your action and your reaction towards your brothers and sisters. No longer, it's no longer Christ. Deine Reaktion gegenüber deinen Geschwistern ist nicht mehr Christus, sondern das Selbst. What a shame at this age. Und das ist schandhaft in diesem Alter, was wir angelangt haben schon. Tes actions et tes réactions sont, ne sont pas en Christ devant tes frères et sœurs, c'est vraiment honteux. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. What a shame. How, you know, for how long? Es ist schandhaft, weil wie lange? C'est honteux après ce temps. Wollen wir das Verhalten tolerieren? Jusqu'à quand nous allons tolérer ce comportement? If we cannot repent, the Lord will not tell us to repent. Wenn wir nicht Buße tun, is somebody getting it? Wird der Herr uns nicht sagen, dass wir Buße tun sollen? Et si on ne peut pas se repentir, là, l'Éternel ne va pas nous dire à se repentir. He said, repent because he has given you ability, the power to repent. Er sagt, tut Buße, weil uns diese Fähigkeit gegeben hat, Buße zu tun. Wir können es. Repentez-vous, car l'Éternel vous a donné la force de se repentir. The question is, do you even want to repent? Die Frage ist, wollen wir es? La question est, est-ce que tu veux te repentir? Are you getting it? Amen. Amen. Before he tell you to do something, he equipped you. Bevor er dir sagt, etwas zu tun, before telling you at all. Stattet er dich dazu aus, gibt er dir, befähigt er dich dazu, das auch zu tun, das auch umsetzen zu können. Et avant qu'il te dise de faire quelque chose, il te donne aussi la force de le faire. Amen. He will not tell you to do what he knows you cannot do. Er wird dir nicht sagen, mach etwas, was für dich total unmöglich ist. Il ne va pas te dire à faire quelque chose qui est complètement impossible. It's, you know, he said repent because he knows that you can do it. Er sagt, tu Buße, weil du kannst Buße tun. Il te dit, repends-toi parce qu'il sait que tu peux le faire. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Holy Spirit needs your cooperation. Aber der Heilige Geist braucht unsere Kooperation. Et le Saint-Esprit a besoin de ta Kooperation. Amen. Amen. Without him, you cannot even repent. But you need him. But he is always there. He's knocking all the time. Open for me to come in. But will you allow him? Und er ist die ganze Zeit da. Und er sagt die ganze Zeit, öffnen wir die Tür reinzukommen. Weil machen wir ihm die Tür auf. Geben wir ihm diesen Zugang. Sans lui, tu ne peux pas te repentir, mais il est toujours là pour toi et puis il frappe toujours à ta porte. Mais la question est, est-ce que tu ouvres la porte pour lui? Amen. Amen. You know, like Paul said. Wie Paulus gesagt hat. Comme Paul a dit. Amen. Amen. You know, there's a place, he said, who bewitched you? Why the change? Wer hat euch verhext? Where's the change coming from? Woher kommt diese Veränderung? Comme Paul a dit, qui vous a... Let's go to Galatians 3, please. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Galatians. From verse 1, please. Galatians 3:1. 1 to 4, amen. You know, there was a problem, there was, you know, issue between them in the church. Es gab ein Problem in der Gemeinde. Il y avait un problème à l'église. Amen. That issue, that there's an issue here. It's no news. Amen. Because you know, here there was an issue. Ist nichts Neues in der Gemeinde. Das kann passieren. Auch hier, auch bei den Galatern war das so. Donc ça signifie qu'il y a aussi des problèmes ici à l'église. C'est pas quelque chose de nouveau parce que même dans la Bible, on peut voir que dans l'église, il y a aussi des problèmes. But everyone should be ready to repent. Aber jeder sollte bereit sein. Mais tout le monde doit être prêt à se repentir. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, he said offenses will come. Er hat gesagt, Anstöße werden kommen. Il a dit, les offenses vont venir. But what is so painful is when it's coming between God's children. Aber was schmerzhaft ist, wenn es von den Kindern Gottes an die Kinder Gottes geht. Mais c'est triste que c'est quand ça vient des enfants de Dieu vers les enfants de Dieu. That was why here, you know, Paul. Look at him. If you look at what he said here, he was very, very angry. So, wenn du anschaust, was Paulus hier sagt, zeigt, dass er sehr, sehr wütend war. C'est ça pourquoi on peut voir que Paul était vraiment fâché. This is not love letter. Das war kein Liebesbrief. Das ist nicht eine Lettre d'amour. Amen. He said, "Oh foolish Galatian, who have bewitched you, that you should not obey the truth, before whose eye Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you." Verse 2. This only will I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Verse 3. Are you so foolish? Are you getting it? Mm-hmm. So he said, Pastor, then you know, a teacher, a pastor, he was so angry. He said, are you so foolish? Having begun in the spirit, are you now made perfect by the flesh? Er war so wütend, er hat gefragt, seid ihr so unverständlich geworden, dass ihr im Geist anfängt und es jetzt im Fleisch tatsächlich beenden wollt? Et puis Paul était vraiment fâché qu'il a dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? You started the journey with the Lord. Wir haben die Reise angefangen. Why turning around now? Wieso drehen wir uns jetzt um? Tu as commencé avec l'Éternel, pourquoi tu te tournes maintenant? Amen. Why allow another spirit to intervene, to come in, to penetrate? Wieso lassen wir jetzt zu, dass ein anderer Geist reinkommt? Pourquoi tu permets qu'un autre esprit entre dans ta vie? Where is the Spirit of Christ? Wo ist der Geist von Christus in dir? Où est l'Esprit du Christ en toi? Is he dead and buried? Ist er tot und begraben? Est-ce qu'il est mort et enterré? Amen. In verse 4, he says, have you suffered so many things in vain, if it be yet in vain? You suffer, you know the suffering of all this time for choosing Christ Jesus. You know how the hatred everywhere. Are you just going to throw them out of the window, just like that? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Ne, die ganze Verfolgung, der ganze Hass von der weltlichen Familie, von der Welt an sich, diese ganzen Dinge, die man aufgegeben hat für den Herrn, es war das alles umsonst. Am verset 4, avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Donc ça montre que vous avez souffert beaucoup des haines de la famille naturelle, du monde, et que vous allez tout jeter seulement tout comme ça pour rien. Amen. Amen. You know, just like us here, we are being the Spirit. Amen. That's what Paul is saying here. But I can see that another spirit that is not the Spirit of Christ smelling. Smelly, and I can hear the smell. I can see the smell. I can feel the smell everywhere. Where is it coming from? Et puis je peux sentir l'odeur d'un autre esprit, je peux le voir clairement, mais d'où est-ce que vient cet esprit? This ministry is a living ministry. Cette église est une église vivante. And we will not allow anyone to turn it into what Christ does not want it to be. Wir werden nicht zulassen, dass irgendjemand das in irgendwas anderes dreht, was es nicht ist. Et on va pas permettre qu'une autre personne tourne cette église à une autre église. Maturity means a lot in the kingdom of heaven. Reife bedeutet sehr viel im Königreich des Himmels. La maturité compte beaucoup dans le royaume des cieux. Maturity means a lot here in this ministry. Reife bedeutet auch viel in dieser Gemeinde. Et même si dans cette 1 Corinthiens 3, please. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Praise the Lord. Hallelujah. From 1 to 3. Paul again. Amen. This time to the Corinthians. Praise the Lord. Hallelujah. And I, brethren, do not speak unto you as unto spiritual. I can no longer feed you with spiritual food. Ich kann euch nicht mehr füttern mit geistlicher Nahrung. Ich ne peux pas vous nourrir avec la nourriture spirituelle. Amen. Just like today, we're supposed not be able to be preaching this. We have another message. And after that message, then the testimony continues. That was how the Lord wanted it. You know, Just like Paul is saying here, you're supposed to be fed with the spiritual food. Because what you are doing now is not just, it's not even spiritual food. Correction upon correction. Und genauso wie Paulus hier sagt, eigentlich solltet ihr geistliche Nahrung essen, aber sollte ich geistig zu euch sprechen, ich muss Fleisch zu euch sprechen, weil ihr halt unmündig seid. Und genau das geht auch jetzt gerade vor. Das eigentlich müssten wir jetzt geistliche Nahrung bekommen, indem wir hier weiter vorangehen mit der Botschaft, aber stattdessen müssen wir fleischlich herangehen und Belehrung über Belehrung vorsetzen, bevor es überhaupt weitergehen kann. Verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Il fallait qu'on parle de notre message, mais aujourd'hui, c'est seulement la correction et c'est même pas la nourriture spirituelle. Amen. Mm. One step forward, two step backward, or three step backward. Then another one step forward. When are you going to arrive? Wann werden wir ankommen? C'est quand tu fais un pas devant, puis tu rentres, tu fais trois pas en arrière, mais la question quand est-ce que tu vas arriver? Again, I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. Even as unto babes in Christ, carnal, the flesh. So it's all about you. Es geht nur um dich. It's no longer about Christ Jesus. Es geht ganz mehr um Christus Jesus. Il s'agit seulement de toi et plus de Jésus Christ. What you are doing to me? Es geht immer nur um das. Want to take something away from me? Dir supposed to be me that's supposed to be there. Es geht immer um das, was du eigentlich. It's all about you. Wo du eigentlich sein solltest, wo du eigentlich hingehören solltest. Es geht immer nur um dich. Et tu penses toujours à toi-même, que toi tu devais être dans la position, bien sûr que tu devais avoir, donc il s'agit seulement de toi. When are you going to learn to allow it to be Christ alone? Wann werden wir lernen, das zulassen, dass nur Christus Jesus ist? Et quand est-ce que tu vas apprendre qu'il s'agit seulement de Jésus Christ? Verse 2, it says, I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Verset 3. Verset 3. Let's see what is it. For you are yet carnal. For whereas there is among you envy and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? What is the difference between you and them? Was der Unterschied zwischen euch und ihnen? Was sagt er hier? The dead and the living. Den Toten und Lebendigen. Verset 3 nous dit qu'est-ce qu'est la différence entre toi et le monde, donc entre les vivants et les morts. Amen. I really know that offenses will come. Ich weiß, dass Ärgernisse, dass Anstöße, danke schön, dass Anstöße kommen werden. Et je sais que les enfants vont venir. But why should it come from any of you? Aber wieso müssen sie von uns kommen? Mais pourquoi ça doit venir de un de vous? Amen. Remember James, he said, where envy and strife is, there is evil. You open the door for Satan to steal, kill, and destroy. Er hat euch in Jakobus, da steht das, wo Zwietracht und Eifersucht herrscht, da ist jedes böse üble Werk. Et rappelez-vous de ce que Jacques a dit, là où il y a des disputes et de la jalousie, il y a toutes les œuvres mauvaises. And it proves how little you are and not matured in Christ at all. Wie klein wir noch sind und wie unreif wir eben noch sind in Christus. Et ça montre comment tu es encore tu es immature. Remember, I said, don't give position to a novice. Erinnert euch daran, dass die until Bibel sagt, wir sollen einem Unmündigen keine Position geben. Et rappelez-vous au verset 1, qui ne donnait pas à un mature la position, mais une position. Amen. Again, I know offenses will come. Ich weiß, dass Anstöße kommen werden. Je sais que les offenses vont venir. But why should it come from any of you? Go to Matthew 18, please. Matthew 18, verse 7. Je sais que les offenses vont venir, mais pourquoi ça doit venir de toi? Va lire Matthieu 18, verset 7. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 7. Vers 7. Verset 7. He said, "Woe unto the world because of offenses." You see that? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Offenses in his house. Anstöße in seinem Haus. Die Skandale, die Offense in seiner Maison. For it must need be that offenses come. But woe to that man by whom the offense cometh. I hope you are not that man. Ich hoffe, dass wir nicht dieser Mensch sind. Ich espère que tu n'es pas cet homme. Amen. Durch den der Anstoß kommt. À travers laquelle l'offense entre ou bien arrive. Let us learn never to be that man. Lass uns lernen, niemals dieser Mensch zu sein. On doit apprendre de jamais être cette personne. Amen. Amen. You know, yesterday morning. Gestern Morgen. Hier le matin. As I woke up. Als ich aufgestanden bin. Quand je me suis réveillé. The Lord revealed to me an evil spirit. Hat der Herr mir einen bösen Geist offenbart. Dieu m'a révélé un mauvais esprit. That have attacked those that were here before. Der auch die Leute attackiert hat, die nicht mehr Teil der Gemeinde sind. Qui a attaqué les gens qui ne font plus partie à cette église. That those that left allow to come into them. They allow this evil spirit to come into them. Die Leute, die gegangen sind, sie haben zugelassen, dass dieser böse Geist in sich hineindringt. Et les gens qui ont quitté cette église, ils ont permis que cet mauvais esprit entre dans leur vie. And he took them away from him. Und dieser Geist hat sie von ihm weggenommen. Et cet esprit les ont écartés de Jésus-Christ. And he now said, this same spirit, it now called people's name. I don't want to call it yet. I'll say it to your children. Er hat also. Dann Amen. Er hat gesagt, dieser gleiche Geist. He said that spirit that took them away. He said that same spirit. Is he now already here or is on his way here? Dieser Geist, der diese zwei Personen weggenommen hat, ich will die Namen dieser zwei Personen nicht nennen, die einen weggenommen hat aus der Gemeinde, ist jetzt auch schon hier oder ist auf dem Anmarsch hierhin? Et cet esprit qui a séparé les deux personnes de cette église est soit déjà en cours de route ou bien déjà ici. You know, when he revealed it to me, it was not a dream, please. Als er mir das offenbart hat, war es kein Traum. Ich habe es gesehen. Et ce n'était pas un rêve, mais je l'ai vu. Amen. Mm-hmm. I never thought of any of us here. We allow such thing to come into them. Ich habe nicht gedacht, dass einer von uns I could not fix anyone. My mind just went around everybody. I said, no. Ich habe über jeden nachgedacht und gedacht, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diesen Geist in sich zulässt. Et je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un de vous ouvre la porte de cet esprit. J'ai pensé de la personne qui peut être dans cette position, mais je ne pensais pas que ça peut être un de vous. Then I now said, maybe it's somebody new that is coming. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist einfach jemand Neues, that is coming in, that want to come in. I said, who is this person? That was what I thought. Das habe ich mir dann gedacht. Et j'ai pensé que c'est peut-être une personne qui est nouveau ou bien qui va encore venir. Again, who bewitched you? Wer hat euch verhext? Qui vous a envoûté? Amen. Mm-hmm. I will warn you for the last time. Ich werde euch warnen zum letzten Mal. Bitte tut Buße. Et je vais vous avertir pour la dernière fois. Repentez-vous. Amen. You know, when I saw that very thing I revealed, I said it to my husband. I just said, look at what the Lord just revealed to me. I have not even known anything that was going on. I did not know. Until when we now got to the kitchen, I saw the children. I was telling them that this is, they started, how did it even happen again? Then we started discussing. It was then, he now told me, look at what has been happening. And I said, no wonder. No wonder what I saw this morning. Amen. Mm-hmm. Please beware. Mm-hmm. Und als ich dann aufgewacht bin, habe ich diese Vision sozusagen mit meinem Ehemann geteilt. Und das war an dem Morgen, da wusste ich noch gar nicht, was hier abging, was hier vor sich geht zwischen den Geschwistern, Kindern und Christus. Und ich bin dann zu den Kindern gegangen, habe dann mit ihnen darüber geredet und dann haben sie mir auch offenbart, was momentan vor sich geht. Und dann habe ich mir gesagt, ach, kein Wunder, dass der Herr mir dann diese Warnung schickt. Et après j'ai révélé cette chose avec mon mari et après ça j'ai vu comment les enfants de Dieu ont parlé, ont discuté et puis ils m'ont tout expliqué. C'est là où j'ai compris pourquoi j'avais cette vision. Praise the Lord. Amen. Again, I will warn you for the last time. Repent. Ich werde euch nochmal warnen. Zum letzten Mal tut bitte Buße. Ich werde vous avertir pour la dernière fois. Repentez-vous. We don't care how many people are here. Uns ist egal, wie viele Leute in der Gemeinde sind. Ihr kennt uns. Ihr kennt mich. You know us here. Those of us that are very serious. Die von uns, die sehr es ernst meinen. That we never joke with Christ Jesus. Die Christus Jesus niemals auf die leichte Schulter nehmen. Et pour nous, c'est pas important combien de gens sont ici à l'église. Amen. All we care is Christ is here. Alles, was we don't care if people are not ist, here. What we care about is Christ is here. Menschen hier sind, sondern dass Christus hier ist. Et pour nous, c'est pas important combien de gens sont ici. Pour nous, c'est important que seulement Jésus-Christ est ici. We have never prayed for thousands of people to be here, 100 or even 20. Our prayer is that, Daddy, you are here. Wir haben niemals dafür gebetet, dass tausende von Leuten hier in der Gemeinde sind. Sonst werden wir auch niemals beten. Uns geht es immer nur darum, dass er hier ist. Et nous avons jamais prié qu'il y a beaucoup de gens ici dans cette église. Pour nous, c'est seulement important que Jésus-Christ est ici. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Our blessing in this ministry is Christ. Unser Segen in dieser Gemeinde ist Christus. Notre bénédiction ici dans cette église, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. And not how many people we are. Und nicht wie viele Menschen wir hier sind. Et pas combien de gens nous sommes ici dans cette église. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people count their blessing and name them one by one. We can only count Jesus. Leute zählen ihren Segen auf und sind stolz darauf, aber wir können einfach nur Christus zählen, mehr nicht. Et il y a des gens qui wir sind zufrieden damit. Et il y a des gens qui comptent leur bénédiction un à l'autre, mais nous on compte seulement Jésus-Christ et puis nous sommes satisfaits avec ça. You know, they can count. Last 2 years, they were 20. Last year, they were 100. This year, they are now 200. Amen. But for us, it's all about Christ, Christ, Christ. Sie können sagen, and ja, we are satisfied. 2021 waren wir 20 Leute. 2022 waren wir 100 Leute. Und 2023 waren wir auf einmal 200 Leute. Sie zählen das auf und sind stolz auf. Aber wir können einfach nur sagen, dass 21 war Christus, 22 war Christus und 23 ist auch Christus. Amen. Und das ist damit, das genügt uns. Et il y a des gens qui disent qu'en 2020 nous avons été 20 personnes, et puis l'année prochaine 50 personnes et 2000 personnes. Mais pour nous, c'est seulement Jésus-Christ 2020 jusqu'à aujourd'hui. Do I need to remind you of the old world? How many people we are saved? An die alte Welt erinnern, wie viele Leute. Lord is not looking for quantity. Der Herr sucht nicht nach einer Masse. That is one thing I love with him. Und das liebe ich an ihm. Est-ce que je dois vous rappeler? I see my freedom. Au monde ancien et vous rappelez combien de gens ont été sauvés. Second Peter, please. Peter Petrus. Let us go there. The Lord want us to learn things there. Amen. Amen. Second Peter 2. Peter Petrus. Especially those that are new. Amen. 2 Pierre 2. Praise the Lord. Besonders für die Leute, die neu sind. Second Peter 2. Zweiter Petrus 2.